Ein herzliches Hallo da draußen an euch und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Synchronsprecher-Interviews. Wie immer mit einem hochkarätigen Gast und das ist diesmal Dirk Meier. Hallo. Hallo, hi. Ihn kennt ihr sicherlich vor allem gerade ihr als Lissop aus One Piece, aber auch als Fry aus Futurama oder aus High School of the Dead, Deadman Wonderland, also auch in einigen Anime mitgesprochen. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit der ersten Frage und die ist natürlich, wie bei allen anderen auch, wie bist du denn überhaupt zum Synchronsprechen gekommen, Dirk? Zum Synchron kam ich durch meine Mutter, die damals Tonkutterin war und mich dann vorgeschlagen hat. Und die ersten Male war ich, da war ich 9 Jahre alt und habe dann meinen ersten Take gesprochen. Und dann, glaube ich, mit 10 habe ich dann eben weitere gesprochen und mit 11 habe ich dann meine erste große Rolle in einer Serie bekommen. Was heißt, es war eigentlich eine kleine Rolle, aber es war halt eben eine große Serie oder wurde später eine große Serie, eben ALF. Und habe da die Rolle des Brian bekommen. Wie alt warst du denn, als du das erste Mal gesprochen hast? 9 oder 10. Und ALF war, da war ich 11. Was fällt dir denn persönlich leicht und was eher nicht? Oh, das kommt immer ganz drauf an. Mein Synchron ist natürlich auch immer Teamarbeit. Und dann ist es natürlich abhängig vom Team und natürlich dann auch von den Anforderungen der Rolle. Was ja auch immer stark unterschiedlich ist, je nach Anforderung der Rolle eben. Ob es Zeichentrick ist, real. Gibt's denn eine Rolle, die dich so richtig gefordert hat, wo du sagst, boah, da blicke ich jetzt drauf zurück und denk mir, das hast du echt gut noch irgendwie über die Bühne gekriegt oder so? Naja gut, das ist ja immer relativ. Also da müsste ich ja quasi meine eigene Arbeit selber irgendwie beurteilen. Aber anspruchsvolle Rolle war auf jeden Fall auch Lysop von One Piece, ganz klar. Mhm. Durch die Charge eben und auch durch diese, naja, verrückte Art der Japaner eben den Lysop darzustellen. Ja, genau. Gibt es denn vielleicht was, was du dir gar nicht vorstellen kannst zu sprechen, wo du sagst, nee, das mache ich nicht? Gab es bisher noch nicht. Also es gab schon, so, wie soll ich sagen, vielleicht fragliche Anfragen. Wie zum Beispiel erinnere ich mich da an eine Produktion, die hieß, glaube ich, Boys More. War ein französischer Film. In Deutsch hieß es, glaube ich, der Titel Fick mich. Und da ging es um eine Rolle, um einen Vergewaltiger. Und das war schon ziemlich heftig und da wurde ich auch vorher gefragt, ob ich mir das zutraue und das machen möchte. Angeblich hätte schon ein anderer Kollege da irgendwie das nicht so hinbekommen und ich habe es halt dann letzten Endes gemacht, aber auch schon einige Jahre her und war aber schon auch heftig. Ist bestimmt schwierig, so einen Vergewaltiger darzustellen. Ich denke mal, dass du auf den besetzt wurdest, oder? Naja, klar, aber ich meine, das ist halt so, ich meine, das ist halt eine Rolle und du spielst es ist ja nicht echt, aber klar, es ist halt dann eben, kann es halt auch mal unangenehm sein. Hast du denn manchmal das Gefühl, dass du vielleicht was aus deinen Rollen so mit nach Hause nimmst? Nee, das Gefühl habe ich nicht. Also kannst du quasi komplett abschalten nach dem Synchron und sagen, so, das war jetzt mein Beruf und jetzt geht's wieder. Naja, klar, logisch. Naja, ich denke mal, es gibt ja sicherlich auch Rollen, wo du dann sehr emotional sein musst oder so und wo du dann einfach, oder vielleicht ein paar Kollegen da einfach sagen, ich nehme das schon mit oder es kommt mir aufs Bett oder so. Also. Ja, also, ja gut, mag vielleicht sein, dass es Kollegen so geht, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen, weil es ist halt ein Job und den lasse ich dann auch meistens dort. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen realen Filmen und Serien und sowas wie Anime oder Zeichentrick generell? Der größte Unterschied? Der größte Unterschied, dass es halt nicht real ist, gezeichnet ist und dass es natürlich da auch halt verschiedene Anforderungen sind. Bei real habe ich viel weniger Möglichkeit, irgendwie was Eigenes zu machen, bin halt dort, glaube ich, schon noch mehr gebunden an das Bild, an die Mimik, an die Gestik, wie bei Zeichentrick. Bei Zeichentrick ist es ja nicht ganz so genau wie bei real. Also das betrifft die Mundbewegungen, aber auch halt eben die Mimik und die Gestik. Sprichst du denn lieber alleine oder mit gemeinsam vor dem Mikrofon? Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich sagen, macht es schon natürlich mit dem entsprechenden Partner halt mehr Spaß, weil du halt dann eben einen echten Dialog hast. Ja, wirkt sich dann im Prinzip auch auf das Endergebnis aus? Kann sich definitiv aufs Ergebnis auswirken. Das kommt darauf an, aber Deswegen haben wir einen Regisseur, der eben darauf achtet und eben schaut, dass die Dialoge gut funktionieren. Gab es denn bereits ein oder mehrere ganz besondere Erlebnisse, sowohl im Positiven als auch im Negativen? Naja, klar, natürlich. Es gibt positive Erlebnisse und es gibt negative Erlebnisse. Also das kann auch verschiedene Faktoren haben. Also sei es, dass ich vielleicht nicht so einen guten Tag erwische und nicht die Leistung abrufen kann, die ich sonst abrufen kann. Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Genauso kann ich auch irgendwie einen super Tag haben und bin halt da besser drauf als sonst. Und alles läuft irgendwie am Schnürchen. Klar. Hängt halt wahrscheinlich auch immer von der jeweiligen Tagesform ab. Oder vielleicht auch vom Regisseur oder so? Naja, klar, natürlich. Ja, logisch. Wie ich ja schon anfangs sagte, ich meine, synchron ist Teamarbeit. Natürlich auch abhängig vom Team. Wenn es jetzt ein Regisseur sein sollte, mit dem ich beispielsweise nicht gut umgehen könnte oder meine Schwierigkeiten hätte, würde es natürlich dann die Arbeit erschweren. Das ist klar. Das ist so wie halt jetzt auch im echten Leben. Du halt mit manchen Menschen besser klarkommst und mit anderen weniger. Das ist halt dann letzten Endes auch so eine Arbeit. Für meine Zuschauer soll ich dich vor allem zum Thema One Piece mit Fragen löchern. Du sprichst Lissop. Was hältst du denn von deiner Rolle überhaupt? Ja, was soll ich von meiner Rolle halten? Also grundsätzlich beurteile ich eigentlich nicht meine Rollen. Wozu denn auch? Oder wie fühlst du dich in der Rolle, anders gefragt? Naja, ich fühle mich halt so wie Lissop. Also Lissop ist ja ein Schisser, ein Angsthase, der das aber natürlich nicht zugeben will und doch irgendwie der Held sein möchte und davon auch träumt. Und es ist halt witzig. Das macht ja die Rolle ja aus. Ah, da musst du ja schon echt teilweise wirklich abdrehen, was Lissop angeht. Also der ist ja immer so überdreht, so komplett neben der Spur, hat man manchmal das Gefühl. Naja, richtig, genau. Na. Was macht dir denn mehr Spaß, so diese humoristische Seite oder auch so diese ernste Seite, die es ja durchaus auch gibt bei One Piece? Bei Lissop? Mhm. Anstrengend sind natürlich schon die Szenen, wo er halt jetzt irgendwie ausflippt und du die Zähne siehst und wobei es auch da natürlich drauf ankommt, wie das dann der Regisseur bedient haben möchte. Also es gab auch durchaus zwischendurch mal die Anweisung, das eben nicht so hart zu bedienen. Okay. Und das halt sozusagen zu entkräften. Jetzt was den humoristischen Part angeht oder die dramatischen Sachen? Ja, die dramatischen Sachen, also die Kampfszenen und wenn er halt dann richtig auf die Mütze bekommt, das ist ja teilweise schon ganz schön brutal. Und dann halt eben nicht zu sehr zu leiden oder nicht zu sehr zu schreien, das ist klar, du kannst natürlich auf verschiedene Arten dann umsetzen und dementsprechend kann es halt mal mehr oder weniger wirken. Wie ist denn generell die Arbeit mit dem Team hinter One Piece? Hast du dich vielleicht gefreut, so die neuen Folgen zu machen oder auch die Filmableger? Naja, also One Piece, ich weiß nicht jetzt wie viele Jahre, aber es läuft ja schon einige Jahre. Richtig. Und das Team hat sich in den Jahren auch gewechselt. Also es ist heute jetzt nicht mehr, oder bei den letzten Aufnahmen nicht mehr dasselbe Team wie am Anfang gewesen. Auch die Produktionsfirma hat sich ja gewechselt. Insofern ist es nicht immer das gleiche Team. Mhm. Hast du dich denn darauf gefreut, so die neuen Folgen zu machen? Das hast du ja sicherlich auch mitgekriegt, dass da halt eine lange Pause gab und dass da zwischenzeitlich quasi nur die Filme immer kamen nach Deutschland. Ja, klar. Also ich meine, das ist ja bei jeder Serie ein bisschen anders. Es gibt Serien, die laufen ewig, wie Reich und Schön oder Beverly Hills 90-210. Und da wissen wir natürlich nicht genau, wann irgendwann neue Serien kommen. Und da machen wir uns, oder ich mache mir da zumindest keine Gedanken drüber. Das kommt halt dann einfach. Mhm. Also auch bei One Piece, ich meine, wie ich schon gesagt habe, war das ja auch eine sehr anstrengende Rolle. Weil wenn es danach geht, dass ich mir was wünschen darf, dann habe ich natürlich nur gern leichte Rollen. weil ich da dann dasselbe Geld bekomme wie halt für eine anspruchsvolle Rolle. Und ja, Lissop ist halt schon anspruchsvoll und demnach auch nicht einfach. Also da gibt es sicherlich dann auch eine Grenze, was ich am Tag irgendwie schaffe und dann ist halt einfach der Ofen aus. Ja, da musst du ja wirklich von 0 auf 100 quasi den Kaltstart vollziehen, gerade bei Lissop. Ja, je nach Szene, ja. Ja, also das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Aber jetzt, wo ich die Chance habe, kann ich es ja loswerden. Ich finde, du machst das wirklich großartig, Dirk. Das freut mich auch. Also, Lissop wirklich perfekt getroffen. Ich kann mir keinen anderen wirklich vorstellen. Und ich finde generell, dass die deutsche One Piece Synchro auch besser ist als die originale japanische. Und das ist, glaube ich, das beste Kompliment, was man einer Anime-Synchronisation machen kann. Ja, also vielen Dank. Wie gesagt, da freue ich mich, sowas zu hören. Ich gebe mir da auch wirklich Mühe. Ich meine, das machen die anderen Kollegen auch. Ja, und klar. Umso schöner dann, wenn das dann auch irgendwie gewürdigt wird oder halt eben auch festgestellt wird. Genau, ich habe ja auch viele Anfragen gekriegt. dass man gerade dich mal für ein Interview holt. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass du Zeit gehabt hast. Also das ist schon sehr schön und das nehmen die Fans auch auf jeden Fall wahr. Wie viel Mühe, wie viel Arbeit dahinter steckt. Nochmal eine Sache. Ja, ich meine, gut, wir werden ja auch bezahlt, also so ist ja nicht. Klar. Nicht immer, aber meistens. Immer. Ja. Wie schwer ist das denn, sowas von den Japanern abzunehmen und wie nah wollt ihr am Original bleiben oder Ja, wie das ist ist das? genau immer so eine Sache. Also es gibt natürlich Produktionen und Regisseure, die sehr viel Wert und auch Redakteure sehr viel Wert auf Originalton legen und es muss genau wie Originalton klingen. Was meines Erachtens nach meistens nicht wirklich viel Sinn macht, weil natürlich im Englischen gibt es andere Betonungen, andere Sprachbögen wie im Deutschen und nicht alles lässt sich ebenso eins zu eins adaptieren. Also deswegen bin ich schon auch ein Freund davon, ruhig mal vom Original wegzugehen. Also es muss halt eben zur Rolle passen, es muss zur Mimik, zur Gestik passen und aber dafür, also für mich persönlich ist O-Ton nicht immer eine Referenz, sondern das ist die Referenz ist die Rolle. Mir hat mal jemand gesagt, wenn wir so synchron machen würden wie die Japaner, dann würde die Synchro sich nicht mehr gut anhören. Das glaube ich auch. Weil die sich ja eine komplett andere Sprache haben und einen komplett anderen Rhythmus und so, ne? Ich glaube, die haben auch nicht den Anspruch, eben jetzt so genau auf die Synchronität zu achten, wie es jetzt die Deutschen tun. One Piece ist sowieso einer der beliebtesten und größten Anime überhaupt. Kannst du diese Begeisterung denn nachvollziehen? Ist das so? Ist wirklich One Piece? Ja. Einer? Okay. Definitiv läuft auch immer noch und immer noch super erfolgreich. Ist kein Ende in Sicht und ja. Ach, es soll auch neue Folgen geben? Ja, also in Deutschland wird das One Piece immer ein bisschen zurückgehalten, weil da vielleicht die Zuschauer so ein bisschen fehl am Platz sind bei ProSieben Max zum Beispiel. Die haben eine andere Zielgruppe, die wollen Kinder bedienen und haben dann die One Piece Folgen gekauft, weil die halt eher oft angefragt wurden. Hey, Ja. wann kommen denn mal neue One Piece Folgen nach Deutschland? Und wer hat's geguckt? Ja, die falsche Zielgruppe, also die Zielgruppe von 16 bis 35 Jahren hat's Aber geguckt. war das nicht auch schon vor 8 oder 10 Jahren so, dass auch der RTL das irgendwie zuerst im Kinderprogramm hatte und dann irgendwie Ja, genau. später? Und dann kam auch die Zensur dazu, die Dialogzensur. Das hast du doch bestimmt auch mitbekommen, oder? Naja, es gab halt irgendwann die Ansage, entkräftet das Ganze, macht es nicht mehr so dramatisch und leidend und gerade auch jetzt meine Rolle, wenn die auf die Mütze bekommt, dann eben, dass ich mich da nicht so voll ins Zeug lege, sondern da das eher ein bisschen entkräfte. Ja, also das wurde dann auch speziell von RTL 2 in Auftrag gegeben, dass man die Dialoge abschwächen soll, dass man nicht mehr übers Töten sprechen soll, dass man, dann wurde Blut aus den Zähnen rausretuschiert und solche Sachen. Aber ich finde doch gerade, das ist doch an sich die Verletzung des Jugendschutzes, wenn man nicht zeigt, was Gewalt für eine Auswirkung hat. Naja, da gibt es verschiedene Perspektiven, klar. Ich meine, es ist auch meiner Meinung nach eben keine Kinderserie, sondern es ist halt eine Serie für Jugendliche und nicht für Kinder. Das ist doch genauso auch bei Futurama. Da sprichst du ja den Fry. Das ist ja auch keine Kinderserie, sondern richtet sich ja auch an eine andere Zielgruppe. Wie stehst du denn dazu, zu der Serie als auch zu der Rolle? Ja, finde ich super. Also da habe ich mich im Gegensatz zu One Piece richtig gefreut, dass ich da das Casting gewonnen hatte. Das heißt, du hast dich bei One Piece nicht gefreut, oder wie? Ja, bei One Piece gab es kein Casting, da wurde ich direkt besetzt. Ach so. Und wie bei jeder Serie ist ja am Anfang ja nicht abzusehen, ob das jetzt eine Serie wird, die Beachtung findet oder nicht. Und Ja. ich glaube, bei One Piece bin nicht nur ich, sondern auch die meisten meiner Kollegen davon ausgegangen, dass das halt mehr oder weniger untergeht. Also, dass es da keine Zielgruppe gibt, die es interessiert. Und genau das Gegenteil ist eingetreten. Ja, stimmt, ja. Ja. Und ja, ähnlich war es bei Futurama ja auch. Also am Anfang wurde es ja total gehypt und hieß ja hier die neue große Wahnsinnsserie mit keine Ahnung wie vielen Folgen und ja, mittlerweile haben sie es ja abgesetzt. Sie haben es ja mehrfach abgesetzt, dann ja doch wieder Ja. aufgenommen, dann wieder abgesetzt. Jetzt glaube ich, Status quo ist, die Serie ist abgesetzt, es gibt keine weiteren Folgen, was ich persönlich natürlich sehr schade finde, weil Fry hat mir wirklich viel Spaß gemacht, und wenn ich es vergleiche, obwohl ich kein Freund von Vergleichen bin, weil natürlich jedes Projekt ja auch unterschiedliche Anforderungen hat, würde ich sagen, macht mir Fry, wenn es jetzt darum geht, eben diesen Vergleich zu ziehen, ein bisschen mehr Spaß als Lysop, weil es halt einfach einfacher ist und Fry halt so schön dämlich ist. Und das ja, macht mir halt jetzt persönlich mehr Spaß zu bedienen. Also bist du lieber ein Typ, der humoristische Sachen macht als dramatische? Wenn du es so sehen willst, ja. Du warst bei Anime von Nippon Art mehrmals beteiligt, unter anderem bei High School of the Dead. Was hältst du von der Serie, den Aufnahmen, der Arbeit daran und deiner Figur? Eine ausführliche Frage. Ja, wie meinst du das? Was halte ich davon? Also, was ich persönlich jetzt von der Serie halte, Ja, ganz das, global da jetzt muss ich dir nicht. leider gestehen, das kann ich dir nicht beantworten, weil ich habe die Serie nicht gesehen. Also, ich habe sie halt nur im Ja, Studio gesehen, aber dann. genau, das, was du im Studio gesehen hast. Ich meine, du hast One Piece sicherlich auch nicht komplett geguckt. Bei One Piece habe ich mir schon ein paar Folgen angeguckt, jetzt natürlich nicht alle, aber Achso. ein paar durchaus. Und ich fand es ja auch jetzt nicht uninteressant, One Piece. Nur hatte ich Ja. jetzt nicht den langen Atem, mir da irgendwie wirklich alle chronologisch anzugucken, was ich vielleicht bei manchen anderen Serien mache, aber ich schaue jetzt nicht bevorzugt irgendwie die Sachen oder die Filme und Serien, die ich gesprochen habe. Naja, sie ist Ja. halt, die Szenen, die ich gesehen habe, ist natürlich auch halt wieder für mich halt, würde ich sagen, etwas durchgeknallt. Oder geht es ja, soweit ich mich erinnere, ja um Zombies irgendwie, die da kommen und er muss sich halt dann mit seinen Freunden da irgendwie den Weg durchbahnen. Durch die ganzen Zombies. Also ist So halt ist natürlich es schon ja. sehr abgefahren, ja. Und dann mit einer großen Portion von Edgy-Inhalten drauf, also große Brüste, Menge Slips. Ja, aber das liegt doch in der Das Natur. hast du sicherlich auch wahrgenommen. Naja, klar, aber ist das nicht bei allen Animes so? Nein, das war jetzt schon wirklich ein speziellen Anime, der auch so diesen sogenannten Fanservice und Edgy-Inhalte ausgelegt war. Und dann haben sie einfach gedacht, komm, wir packen noch Action dazu. Bei One Piece ist ja zum Beispiel auch nur, sag ich mal so, am Rande. Aber da macht das halt schon den Fokus aus. Aha, Aber okay. wie waren denn so die Aufnahmen und die Arbeit daran und so dein Charakter? Ja, das war nett, auch spaßig. Soweit ich weiß, fand es in den Studios der Schornstraße statt und hat auch durchaus Spaß gemacht. Da wart ihr, glaube ich, auch zusammen vor dem Mikrofon, oder? Du warst mit Rieke, glaube ich. Ja, richtig. Auch mal mit Rieke, genau. Ja, also es gibt auch Das. manche Produktionen, wo man gemeinsam vor Mikro steht, aber es ist heutzutage eher die Ausnahme. Hast du denn oder kannst du einschätzen, ob du jetzt bei einer Produktion mitsprichst, wo ja eine Menge Herzblut, eine Menge Arbeit drinsteckt oder ob du vielleicht gerade an einer Fließbandproduktion mitwirkst? Ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber kann man das wahrnehmen? Naja, was heißt Fließbandarbeit? Also ich meine, mittlerweile ist ja Synchron ja auch so zu einer gewissen Fließbandarbeit geworden. Allein schon dadurch, dass wir ja heute ja das doppelte Pensum aufnehmen wie vor beispielsweise 20 Jahren. Ja, gerade durch die Video-on-Demand-Anbieter. Dann ist, naja, auch mehr entscheidend, glaube ich, dafür ist natürlich die Entwicklung in der Technik. Also wir haben halt heute Digitaltechnik, Tapeless, früher war das halt nicht der Fall. Also man hatte früher die Bänder und das war natürlich ein viel größerer Aufwand und angefangen hat es ja mit Projektoren und so weiter und das dauert natürlich dann viel länger als heute mit der Digitaltechnik. Würdest du sagen, Synchron ist einfacher geworden mit der Zeit? Einfacher, nee, also wenn dann eben auch durch die ganze technische Entwicklung, würde ich sagen, ist es schwieriger geworden. Also du hast heute jetzt auch nicht mehr eben die Zeit, die du früher hattest, dich mit dem Take anzufreunden und das Ganze eben zu erfassen. Das musst du heute in viel knapperer Zeit erledigen, also in wenigen Sekunden. Da hast du früher Minuten noch gehabt. Ja, das finde ich auch sehr schade. Habe ich auch schon öfter gehört jetzt. Ja, es ist halt einfach so. Also da wurden bestimmt manche Posten eben mit den sogenannten Controllern besetzt. Und die halt dann einfach diesen Raum, den man halt einfach braucht, auch für kreative Arbeit, halt dann einfach gestrichen haben. Und naja, klar, zwangsläufig leidet natürlich darunter dann auch die Qualität irgendwann einmal. Auch bei Deadman Wonderland hast du mitgewirkt. Diesmal eine etwas ernste Rolle als Jo. Hat dich das Thema und der Anime angesprochen? Ja, richtig, richtig. Aber puh, da kann ich mich kaum dran erinnern, muss ich sagen. Okay, war jetzt auch keine große Rolle. Naja, eben deswegen, ja, das ist halt richtig. Also. Aber war jetzt so ein Ding, was die Leute auch interessiert hatte. Gleichzeitig aber auch deine Rolle in South Park. Was kannst du denn dazu uns erzählen? Naja, das ist ja eine kleine Rolle, zieht sich ja auch schon über Jahre. Auch da am Anfang, glaube ich, haben wir alle gesagt: Oh mein Gott, wer schaut sich denn sowas an? Und Ja. naja, jetzt ist es, hat sich es mittlerweile etabliert. Was sagst du dazu, generell, zu der Arbeit. Ja, ich gucke die nicht, also mir wäre die zu anstrengend durch diese ganzen hohen Stimmen, die da auf mich einwirken würden, wenn ich mir das ansehen würde. Das wäre mir zu anstrengend. Okay, der Humor ist ja auch sehr speziell. Und das ist auch nicht so ganz, ja, ich meine, ich finde es schon auch manchmal sehr witzig, aber ist jetzt nicht unbedingt meins. Wie siehst du denn, wir sind da ja schon gerade kurz drauf eingegangen, den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Schwierig zu sagen, also vor allen Dingen ist das so weitläufig und umfassend. Ich glaube, das würde irgendwie den Rahmen dieses Interviews sprengen. Ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt anfangen sollte. Dann vielleicht kurz gefasst, wo glaubst du, geht der Trend hin? Naja, der Trend geht eindeutig immer günstiger, immer billiger, immer weniger Aufwand, immer mehr Laien und Amateure zu beschäftigen, weil sie eben weniger kosten als Profis. So sehe ich die Entwicklung. Also es gibt schon auch Produktionen, wo, bei denen ist es für Profis kaum noch lukrativ für zu arbeiten. Also weil es dann heißt, wir zahlen nicht mehr als so und da muss halt ein Profi irgendwann mal sagen, tut mir leid, aber davon kann ich halt dann nicht leben. Mhm. Das ist halt das Problem. Das ist auch wirklich sehr schade, gerade weil man ja bedenken muss, wie würde ein Kinofilm oder eine Serie, wie würde die hier in Deutschland laufen, wenn sie nicht synchronisiert wäre? Ich glaube nicht so gut. Also ich glaube nur maximal halb so gut, ganz ehrlich. Ja. Weil ins Kino, wer geht ins Kino und liest Untertitel? Das sind die wenigsten. Und das sind die Arthouse, ich sag mal, die Leute, die auch in Arthouse-Kinos gerne gehen oder so. Aber wer jetzt wirklich die Blockbuster und so sehen will, die werden niemals in Untertiteln abgespielt. Das würde sich in Deutschland nicht durchsetzen, oder? Sehe ich auch so. Also es wurde ja von ProSieben ja schon probiert, Serien im Originalton auszustrahlen. Und sicherlich gibt es da auch eine entsprechende Fanbase. Na klar. Aber ich glaube, das ist eher eine Minderheit. Und ich selber hätte auch keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, mir einen Film mit Untertitel anzugucken, weil ich will unterhalten werden. Und ja klar, ich will mich ja nicht anstrengen, ich will unterhalten werden. Und ich will jetzt da nicht irgendwie mitlesen und dann noch im Kopf übersetzen und so. Das macht dann keinen Spaß. Das ist halt ein Lernen, okay, aber eben keine Unterhaltung. Viele sagen ja auch, dann kann ich die Frage da auch direkt anschließen, dass durch die Synchronisation ein gewisser Unterhaltungsfaktor wegsynchronisiert wird. Wie stehst du denn dazu? Ja. Das sind halt immer schön, so Aussagen. Ja, das mag durchaus sein, aber alles hat ja immer zwei Seiten und genauso ist es ja auch so, dass durch die Synchros eben manche Gags viel besser rübergebracht werden, weil man sie halt eben vom Englischen nicht eins zu eins ins Deutsche adaptieren kann. Und das ist, also es gibt, klar gibt es Beispiele, wo so eine Synchro vielleicht schlechter, wenn man so will, umgesetzt wurde, aber es gibt auch Beispiele, wo so eine Synchro eben viel besser umgesetzt wurde als im Original. Was hältst du davon, dass man manchmal Prominente vorzieht und denen dann möglicherweise auch eine deutlich bessere Bezahlung für ihre Leistung? Das ist ja noch sehr galant und milde ausgedrückt, denn ja, ich kenne da ein paar Beispiele und da ist es ja so, das sind jetzt ja auch keine Profisprecher, sondern das sind halt dann eben Profi-Moderatoren oder eben Schauspieler, die oder eben Torhüter. Oder Torhüter, ja, die einen entsprechenden Bekanntheitsgrad haben, klar. Die kriegen halt dann Pauschalen, das geht dann irgendwo, glaube ich, bei 10.000 Euro am Tag los. Und das hat dann nach oben natürlich offen. Die können natürlich auch nicht in der Geschwindigkeit arbeiten wie ein Profi. Und im Vergleich, ein Profi bekommt für dieselbe Arbeit am Tag dann, mal würde ich sagen, zwischen 400 und 600 Euro. Also das ist einfach, wenn man da einen Vergleich dann zieht zu so jemandem, der halt dann einfach, das 10- oder 20-fache bekommt. Das liegt am Bekanntheitsgrad. Also das ist schon auch für mich nachvollziehbar, warum halt die Leute mehr Geld bekommen. Aber ich glaube nicht, dass sie es besser machen, sondern sie ziehen halt dann vielleicht einfach mehr Leute ins Kino. War dir denn schon mal was du im Synchronstudio sagen musstest oder eine Textzeile oder sowas peinlich? Gibt's das? Oder hat man da schon längst alle Scham abgelegt? Naja, peinlich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum mir das peinlich sein sollte, weil das sind ja nicht meine Worte, sondern das sind ja die Worte, die mir vorgegeben werden und eben dann zur Rolle passen oder der Rolle entsprechen. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Ein einziges Mal, ja. An der Kasse hat mich jemand gefragt, kann das sein, dass ich ihre Stimme kenne? Aber das war auch das einzige Mal, ja. Okay. Gab es denn schon mal eine Rolle, in der du dich vielleicht etwas fehlbesetzt gefühlt hast? Ja, da gab es mehrere Rollen. Echt? Ja, klar. Aber frag mich nicht welche, weil das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht mehr. Aber das sind ja meistens dann eben auch so kleine Rollen, wo ich irgendeinen Verbrecher spreche oder irgendeinen Police Officer oder Richter, Staatsanwalt, wie auch Ja. immer. Doch, kommt schon mal vor. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecher schon den einen oder anderen tollen Film oder eine Serie entdeckt oder irgendwas, wo du sagst, ey, das hätte ich vielleicht vorher gar nicht kennengelernt und so als Geheimtipp für die Zuschauer? Naja, die werden Sie sicherlich kennen. Also von den Produktionen, an denen ich mitgewirkt habe, würde mir da jetzt eben Fry Futurama einfallen. Aber ansonsten, nein, kommt ganz drauf an. Also auf den persönlichen Geschmack natürlich auch. Was machst du denn neben dem Beruf am liebsten? Freizeit. Das ist eine gute Antwort. Du meinst, wie ich sie gestalte? Genau. Ja, natürlich ganz unterschiedlich. Also das kommt drauf an. Vom Tennisspielen über auch Zocken, Videospiele, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen, Filme zu gucken. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Naja, das tue ich ja bereits. Okay. Ich betreibe ja den Verlag, der neue Musikverlag. Und aber sicherlich möchte ich und werde ich an meiner Sprechertätigkeit festhalten. Möchtest du dann festhalten? Ja, Das klar, ist warum schön. soll ich das aufgeben? Ich meine, das macht mir viel Spaß. Ich mache das jetzt seit knapp 30 Jahren. Warum sollte ich damit aufhören? Ja, wie du schon sagst, wenn halt irgendwann, wenn man irgendwann als Sprecher sagen muss, tut mir leid, aber für das Geld kann ich das nicht mehr machen. Na gut, wenn's so ist, klar, dann habe ich ja keine andere Wahl. Also, ich meine, ist klar, also das Wichtigste im Leben ist nicht die Arbeit. Wie ist das? Da könnte ich vielleicht noch mal eine Frage einbringen. Du kannst mir sagen, ob das noch ja mehr Informationsgehalt hat. Kennt ihr euch so unter der Crew, sage ich mal so? Ne? In München? Wer da alles auf dem Schiff ist? Nami, Ruffy, Sanji, Klar, Zoro. logisch. Wir haben ja früher, als es angefangen hat, haben wir das ja alle zusammen gemacht. Also da standen wir ja zu sechs, zu siebt teilweise vom Mikro. Echt? Und ja, ganz am Anfang schon. Ja, da waren wir da, genau, ganzen Tag One Piece und dann waren wir halt alle da und haben es halt abwechselnd dann immer gemacht. Das muss dann auch richtig Spaß gemacht haben, oder? Ja, durchaus, ja. Also ist an sich schon schade, dass man das jetzt so getrennt hat. Naja, aus Wirtschaftlichkeit halt eben. Ja, klar. Ja, das ist halt aber richtig. Da geht halt einfach die Kohle halt der Kunst vor. Also, da ist halt das Geld dann wichtiger. Aber so unter der Crew, so die Flying Lamp, so wer da alles auf dem Schiff ist, kennt ihr euch schon. Ja, klar, logisch. Das Wir gehört sehen ja uns auch ja auch immer dazu. wieder in Studios, laufen uns über den Weg, also auch bei Anschlussterminen. Ich meine, heutzutage wird ja eher allein aufgenommen, aber trotzdem siehst du halt dann auch eben den Kollegen, der halt jetzt dann gerade geht. Oder halt ein Kollege, der ins andere Studio geht, ins Nachbarstudio. Also man läuft sich noch heute noch über den Weg. Gibt es denn Ratschläge, die du jemanden auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Ja, es zu lassen. Ein sehr hoffnungsvoller Rat vom Nein, lustigen nein, das Lissab, war der jetzt, immer lügt. das war jetzt natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint. Es Ja, ist schon klar. natürlich klar, es ist ein toller Job und ich bin auch sehr dankbar, dass ich ihn ausführen darf. Nur einfach die Entwicklung ist einfach sehr schade und sehr traurig. Und es hat früher wirklich viel Spaß gemacht, natürlich, weil man halt auch mit den Kollegen vor dem Mikro stand. Aber es ist nicht nur das, was heute nicht mehr der Fall ist, sondern halt eben auch die Bezahlung und die Entwicklung ist halt einfach leider negativ. Also die Meinst du denn, Arbeitsbedingungen werden immer schlechter anstatt besser. wie meinst du denn, kann man dem entgegenwirken? Naja, indem die Kunden gewillt wären, mehr Geld für die Synchronisation in die Hände zu nehmen. Aber da sehen sie halt keinen Grund für, weil es geht ja mit weniger, wie man sieht, ja auch. Und man kann im Notfall, wenn es brennt, halt dann einfach zwei, drei Profis halt gegen Amateure austauschen und dann kommt man halt wieder auf den Kurs, den man halt braucht. Ich wollte jetzt noch anschließend sagen, es gibt bestimmt so Projekte, so große Projekte, wo dann auch vielleicht die Bezahlung anders ist, vielleicht bei solchen Sachen wie Avengers oder so. Na klar, gibt es, klar, bei den Kinoproduktionen sind natürlich schon höhere Budgets vorhanden als bei irgendwie einem B- oder C- oder Z-Movie. Und vielleicht auch sogar mehr Zeit da. Ja, durchaus. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Puh, ob es was gibt, was ich da deutsch denke. Puh, da müssen wir erstmal Gedanken drüber machen. Keine Ahnung, da erwischte mich jetzt wirklich auf dem falschen Fuß. Ja, vielleicht die Fans, die zu dir sagen, Mensch, du machst das klasse als Lissop, du machst das klasse als Fry, wir hören dich gerne Ja, da freue ich und mich natürlich ne? darüber. Das finde ich super. Und ich kriege ja auch ein- oder zweimal im Jahr eine Anfrage wegen dem Autogramm. Und das mache ich auch immer ganz, ganz brav. Ja. Und ja, klar, freue ich mich und sage ich vielen, vielen Dank. Alles klar, Dirk, dann sind wir auch schon am Ende angelangt von diesem Interview. Ich bedanke mich sehr, dass du dabei warst, dass du die Zeit dir genommen hast für meine Fragen. Okay, gern. Und ich hoffe auch, ihr habt Spaß an dieser Ausgabe. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Das gilt natürlich in den Kommentaren als auch bei den Bewertungen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, ein grüner Daumen nach oben hilft mir und meiner Arbeit natürlich enorm weiter. Alles klar, dann sagen wir für diese Ausgabe auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.